unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir befinden uns immer noch in unserer Strecke über die Gleichnisse und Beispiele und kommen heute zu einem sehr merkwürdigen Gleichnis. Bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich heiße Sabine Rückert, bin Journalistin bei der Zeit. Und am besten, ich fange gleich an, oder? Ja, fang gleich an. Also du findest ja alle Gleichnisse merkwürdig. Die sind auch sehr häufig sehr merkwürdig und dieses hier ist aber besonders merkwürdig. Ja, es ist auch in seinen verschiedenen Varianten merkwürdig. Es ist ja von mehreren Evangelisten über... Ich habe es hier bei Lukas heute ausgesucht. Wir nehmen jetzt mal die Lukas-Variante, aber ich erzähle dann noch die Matthäus-Variante. Gut, prima. Also es geht los. Jesus sitzt wieder im Kreise von Menschen, die mit ihm diskutieren wollen über das, was er eigentlich vorhat und wie er die Welt sieht und wie er die Welt verändern will. Also Jesus ist eingeladen. Es ist Sabbat und er ist bei einem führenden Pharisäer zum Essen eingeladen. Und man kommt da ins Gespräch. Jesus sagt zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten und reichen Nachbarn ein, sonst laden die dich auch ein und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade arme Krüppel, lahme Blinde und sonst wie Behinderte ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist die Vorrede zu dem, was jetzt kommt, was aber ein bisschen anders klingt. Denn einer der Gäste dreht sich dann zu Jesus und sagt, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und Jesus sagt zu ihm Folgendes. Und jetzt fängt er mit der Geschichte an, unvermittelt. Ein Mann veranstaltet ein großes Festmahl und lädt viele dazu ein. Als das Fest beginnen soll, schickt er seine Diener und lässt den Gästen, die er eingeladen hat, sagen, kommt, es geht los, es ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen lässt sich entschuldigen. Der erste sagt, ich habe einen Acker gekauft, den muss ich jetzt gehen, besichtigen, bitte entschuldige mich. Und ein anderer sagt, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft, ich bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen, bitte entschuldige mich, ich kann nicht kommen. Und wieder ein anderer sagt, ich habe geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. Und der Diener kehrt zurück und berichtet seinem Herrn, dass keiner kommt. Und da wird der Herr zornig und sagt zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und in die Gassen der Stadt und hol die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen herbei. Und bald danach meldet der Diener, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Und da sagt der Herr zum Diener, dann geh auf die Landstraßen vor die Stadt hinaus und nötige die Leute, die vorbeikommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird jemals wieder an meinem Mahl teilnehmen. Ist das nicht eine merkwürdige Story? Es ist auf jeden Fall auch eine unversöhnliche Geschichte. Ja. Ich dachte immer, die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus ist die einzige wirklich unversöhnliche Geschichte. Aber dieses Gleichnis ist auch unversöhnlich. Da siehst du auch, was für ein glänzender Schriftsteller der Lukas ist, der legt das Gleichnis in die Szenerie eines Gastmahls. Eines Gastmahls, wo man ja auch sitzt. Also man sitzt ja gerade genau, bei man Tisch. Muss sich vorstellen, die sitzen oder liegen, weiß ich nicht, wie bei Tisch. Es wird aufgetragen und es wird geplaudert. Ja. Und dann erzählt er diese Geschichte. Und dann erzählt er es einem Gastgeber. Ja, und einem anderen Gast. Aber er erzählt es eigentlich allen. Er wird gefragt von einem anderen Gast, was ist denn mit dem Reich Gottes, was sind damit gemeint? Mhm. Und dann kommt er damit. Und jetzt schimmert, finde ich, wieder so ein bisschen der alttestamentarische Gott durch, der beleidigt ist. Der Gott des Alten Testaments ist ja in einem Fort gekränkt und eingeschnappt und immer beleidigt. Und der Herr in diesem Gleichnis ist es auch. Mhm. Und man fragt sich natürlich, er ist enttäuscht, er ist gekränkt. Er hat sich eine Riesenmühe gemacht. Ich mache das, du machst das auch, lädst häufig Leute ein zu dir nach Hause. Ja. Mache ich auch. Und ich weiß, wie kränkend das ist, wenn Leute dann kurz vor, einen halben Tag vorher oder sowas. Absagen. Du hast mit ihnen gerechnet, weil du hast natürlich im Kopf, planst du so ein Fest. Ja. Und du rechnest mit den Leuten und dann denkst du, oh, der könnte mit dem reden und die könnte mit dem reden. Und dann plötzlich missachten die dich und deine Mühe, indem sie kurz vorher absagen. Mhm. Es wird für Leute, die Veranstaltungen machen, ein immer größeres Problem, dass die Menschen so volatil werden, dass sie immer skrupelloser eigentlich absagen. Mhm. Ich habe neulich auch von einem großen Fest gehört, wo die Organisatoren gesagt haben, wir machen keine festen Tische mehr, weil die Leute 2 Stunden vorher absagen wegen irgendwas. Oder gar nicht absagen, einfach nicht kommen. Oder nicht zusagen und dann aber trotzdem kommen. Mhm. Mhm. Also ja, diese Verlässlichkeit oder diese Tugend der Verlässlichkeit, die ist wohl ziemlich, gerade was Termine geht, im Abklingen betroffen. Ja, deswegen muss man ja inzwischen auch bei Hotels und bei Restaurants vorher bezahlen, beziehungsweise man muss zahlen, wenn man nicht kommt. Genau, das scheint ein zunehmender Trend zu sein, diese Absagerei. Jedes Mal ist es für die Hotels ärgerlich und für einen Gastgeber ist es verletzend. Ja. Richtig verletzend. Ja. Ich kann das verstehen. Ja, ich kann es auch verstehen, aber ich frage mich, was ist das für ein Mensch, bei dem alle absagen? Also ich habe, natürlich kenne ich das, dass mal einer absagt oder dass einer auch aus blöden Gründen absagt. Das nehme ich ihm dann auch übel. Aber alle, das ist mir noch nie passiert, dass überhaupt kein Schwein kommt. Das und ist dass ja alle schlimmer. Absagen. Und ich frage mir dann, warum will keiner der Nachbarn und Freunde kommen? Warum haben die keine Lust, mit ihm zu feiern? Was stimmt mit diesem Mann nicht, dass kein Mensch zu seiner Party kommen will? Die Frage stellt sich das Gleichnis nicht. Ja, aber ich stelle sie aber mir. Aber du darfst sie ruhig stellen. Ja. Und das Merkwürdige ist ja, also es gibt ja diese Kränkung, ne? Es geht um eine Kränkung. Mhm. Das kennt ja auch jeder, dass man zum Beispiel, dass es eine Party gibt und man ist selbst nicht eingeladen. Oder man kommt in die Klasse und niemand will neben einem sitzen. Mhm. Oder niemand lädt dich zum Geburtstag ein als Kind. Ja, du wirst beim Geburtstag vergessen. Mhm. Oder beim Sport gibt es Gruppen, da wählen die dann jeweils die Mitspieler aus und dann bleibst du am Schluss übrig, weil man dir nicht zutraut, dass du ein Tor schießt oder so. Ja. Und sowas dreht sich ja später oft um und wenn mit Entertainern oder mit Leuten im Fernsehen groß werden sprichst, zum Beispiel Harald Schmidt hat es auch zugegeben, dass er als Kind gemieden wurde, dass die eben, im Schulhof stand ich immer allein, sagt er. Jetzt, echt? Ja. Und jetzt lädt er selbst ein. Ja. Und jeder soll sich drum reißen, bei ihm zu sein. Ja, wir haben ja selber einen Vater gehabt, der auf einem Gymnasium war als einziges Arbeiterkind. Ja. Auf einem Gymnasium voll mit Adeligen und Professoren. Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg. Ja, und der das sein Leben lang mit sich rumgetragen hat, dieses Stigma, das Kind eines Hausmeisters zu sein. Ne? Stimmt, ja. Und den sie das immer haben spüren lassen. Und der das bis ins hohe Alter hinein nicht vergessen hatte. Ja, und Partys gemacht hat mit Hummern und sonst was. Und große Partys gemacht hat, wo sich keiner getraut hat, abzusagen. Ja, genau. Aber es hat was, also aus diesen Ausgegrenzten, das hat was Narzisstisches. Und es sind später Leute, die den Applaus suchen. Und Gott ist auch so einer. Also du identifizierst jetzt erstmal den Gastgeber mit Gott. Ja, ja, das, so ist es doch auch gemeint. Ja, jetzt wart mal weiter. So ist es doch auch gemeint, oder nicht? Und der hier fühlt sich selber ausgestoßen und identifiziert sich deshalb mit den Ausgestoßenen. Und lädt sie ein, obwohl er von der sozialen Schicht her nicht zu den Ausgestoßenen gehört. Ja, das siehst du ja auch. Auch die eingeladen sind, sind wohlhabende Leute. Die haben schauen sich da Ochsen an. Fünf Ochsengespanne. Ja, genau. Ja. Zehn dicke Ochsen. Ja. Oder ein ganzes Grundstück. Vielleicht ist er ein Emporkömmling und die anderen sind sich zu fein. Jo. Dann erzähl doch die Geschichte weiter. Aber einer nach dem anderen lässt sich entschuldigen und was sie dann zur Ausrede bringen, das hören wir uns jetzt an. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Also wer ist der Hausherr, wenn wir das jetzt in Analogie bringen, dann kannst du das ganz klar identifizieren. Ja. Also es ist eine allegorische Geschichte in diesem Fall. Und zwar steht jede Figur für eine bestimmte Gruppe. Mhm. Und die allegorische Geschichte ist schon aus der Missionserfahrung der Christen gesehen. Ach, das sind die Missionare, die hier. Der Einladende ist der Christus. Ja. Das Mahl ist das Abendmahl. Mhm. Die Absagen sind die Menschen, für die eigentlich die Predigt Jesu gedacht war, nämlich die Juden. Mhm. Und die große Enttäuschung, dass die Juden sich von dem Messias nicht überzeugen lassen. Mhm. Und dann kommen die Heiden, werden ja dann missioniert. Ach, das sind die Bettler und Lahmen. Ja. Das sind die Heiden. Das sind die eigentlich nicht so wertgeschätzten und eigentlich nicht die Gemeinten. Aber dann stimmt das ja mit dem Emporkömmling, was ich gerade gesagt habe. Das Christentum ist, Ist ja ein Emporkömmling im Judentum. Ja, man kann das so lesen, aber man muss es so lesen, dass das aus einer missionarischen Erfahrung erzählt ist, das Gleichnis. Also es ist vermutlich ein Gleichnis, das der Jesus erzählt hat, mit welchem Ziel auch immer, und das dann eingebettet wurde in diese Erfahrung, die Missionare dann später gemacht haben. Es gibt die Variation, die der Matthäus hat, das ist das gleiche Gleichnis, wird da erzählt. Da werden die Diener, die ausgesandt werden, die werden dann ergriffen und getötet. Ach so, stimmt. Da gibt es die Alternative, dass die einladenden Diener auch noch umgebracht werden. Ja, und da bist du dann richtig an der Erfahrung des Frühchristentums, verfolgt zu werden. Ja. Nach dem Motto, mit den Propheten haben sie es auch so gemacht, dieses jüdische Volk. Also du liest da diesen Anti-Judaismus oder den Streit, den wir ja öfter schon besprochen haben, zwischen der jüdischen Sekte der Christen und der traditionellen orthodoxen Juden, die mit dieser Botschaft, der Messias ist schon gekommen, nichts anfangen konnten und nicht zu dem großen Tisch des Abendmahls. Und natürlich, jetzt ist er beleidigt. Ja. Der Christus ist jetzt nimmt er gerne diese gekränkten Züge des alttestamentlichen Gottes an, in dem Fall. Ja, kann ich dir zugestehen, ist beleidigt, aber aus der Kränkung entsteht dann die Heidenmission, wenn man so will. Ja. Und dann gehen wir halt zu den anderen. Ja. Da siehst du auch, wie die damals über die Nichtjuden gedacht haben. Das sind die an den Lahmen Zäunen. Und Blinden. Die Lahmen. An den Zäunen. Ja. Die Bettler an den Zäunen. Ja, genau. Ja. Das waren die, ich sag mal, die Not, aus purer Not wurden die missioniert, so ein bisschen. So kommt es daraus. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch dann ein großes Bild von der Eucharistie, von dem Abendmahl, wo sich alle darauf einstellen sollen müssen, dass an diesem Tisch alle sitzen, und zwar jenseits irgendeiner Hierarchie. Und dass da die Armen sitzen und die Reichen sitzen, und das wird ein großes Problem dann später bei Paulus. Das spiegelt sich da auch, diese Schriften sind ja dann alle auch ineinander gewachsen, dass es dann beim Abendmahl sich die Sitte eingeschlichen hat, dass die Reichen mit ihren Hühnchen und ihrem Lamm oder so immer vorher schon gegessen haben, und die anderen mussten arbeiten, kommen später zum Abendmahl und kriegen dann nichts mehr oder solche. Also Abendmahl war richtiges Essen. Das war ein richtiges Essen. So, man hat nach der Kirche zusammen dann auf jeden Fall gegessen. Und das war die, sagen wir mal, die Fortsetzung des rituellen Abendmahls. Und da gab es dann die schlechten Gewohnheiten, die sich einschlichen haben, dass die Reichen, die nicht so viel zu arbeiten hatten, kamen dann und haben schon mal Kirche gefeiert und haben dann hinterher gegessen, und die Armen haben dann nichts mehr gekriegt. Und dagegen wettert der Paulus, das kannst du dann deinem Paulus nachlesen. Gegen diese Unsitte. Gegen die Unsitte, dass man erstens nicht wartet, zweitens, dass man miteinander in allen Schichten dieses Essen miteinander feiert. Das Abendmahl soll ja ein Spiegelbild von Gottes Reich sein, in dem alle gleich sind und wo alle gleich eingeladen sind und nicht irgendwie einer besonders ist. Und das ist eine, sagen wir mal, wenn man so will, ist das eine theologische, aber auch eine politische Aussage, dass das Reich Gottes, das Jesus predigt, eine hierarchielose Gesellschaft ist. Ja, also ist. Kommunismus. Letztlich der Also Kommunismus. Nicht den Kommunismus, den wir kennen. Nicht den, wir kennen ja gar keinen. Wir kennen ja gar keinen, wir kennen den aus der Zeitung. Den wir aus der Zeitung und, oder den, aus den Schriften den von Sowjet. Marx. Ja, genau. Ja. Also wir kennen ja nur die Abarten. Aber die Idee einer Gesellschaft ohne Schranken und Hierarchien. Das ist auch ein Zentrum der Reich-Gottes-Predigt von Jesus. Ich habe natürlich auch wieder hier im Archiv gewühlt und habe einen Artikel vorgefunden, der heißt Die Macht der Kränkung. Ach so. Die Macht der Kränkung. In Geo-Wissen ist die erschienen, von Ute Eberle. Und da wollte ich ein bisschen was draus vorlesen, wie Kränkung wirkt. Ja, ich finde das gut. Das passt gut in diese Geschichte. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich es ausgesucht. Stell dir vor. Da ist der vermögende, kinderlose 88-Jährige, dessen Nichten und Neffen sich liebevoll um ihn kümmern. Sie nehmen ihm Alltagserledigungen ab, treffen ihn regelmäßig zum Sonntagscafé. Doch als sich der Rentner ein teures Sportauto kauft und die Verwandten ihn daraufhin fragen, ob das in seinem Alter nicht ein bisschen übertrieben sei, ist er so erbost, dass er seinen Reichtum einer gemeinnützigen Organisation hinterlässt. Da ist das jungvermählte Paar, das am dritten Tag der Hochzeitsreise einen Radiobeitrag hört über eine Künstlerin, die 10 Jahre lang am Bild eines Penis gemalt hat. Den würde sie ja gern mal sehen, scherzt die Gattin. Der Ehemann versteht die Bemerkung als Anspielung auf sich selbst. Es gibt Streit und Tränen, das Paar bricht die Flitterwochen ab. Da ist der erfolgreiche 44-jährige Tischler, der sich einen Betrieb mit 30 Mitarbeitern aufgebaut hat. Als seine Frau andeutet, sein Handwerksstil sei altmodisch oder sogar kitschig, rastet er aus, er holt eine Motorsäge und zerlegt alle Möbel im Haus, im Wohnzimmer, in Küche und Schlafzimmer. Und da ist der 22-jährige Sohn eines Filmregisseurs in Santa Barbara, Kalifornien, der mit einer Pistole 2 Studentinnen erschießt und eine weitere verletzt. Er tötet auch seine 3 Mitbewohner und einen zufällig vorbeikommenden Passanten. In einem 137 Seiten langen Manifest erklärt der Amokläufer sein Hauptmotiv. Nie habe sich eine Frau in ihn verliebt, dafür wolle er sich rächen. Was all diese Fälle offenbaren, ist einer der destruktivsten psychischen Mechanismen des menschlichen Charakters, die Macht der Kränkung. Wissenschaftler beobachten immer wieder, auf welche erschreckende Weise Demütigungen jede Form des Miteinanders ruinieren können. Wie selbst geringfügige Affronts, etwa ein stichelnder Kommentar, eine vergessene Dankeskarte, aus zuvor friedfertigen Menschen rachsüchtige Gewalttäter werden lassen und vor allem, welch verheerende Folgen größere Demütigungen mit sich bringen, zum Beispiel wenn ein Chef einen seiner Mitarbeiter vor versammelter Belegschaft herabsetzt und beleidigt. Es gibt keinen Streit, der nicht auf Kränkungen zurückzuführen ist, so der renommierte österreichische Gerichtspsychiater Herr Reinhard Haller, der sich ausgiebig mit den Ursachen und Folgen von Demütigungen beschäftigt. Die Erkenntnis, meist tragen mehrere Faktoren zu schweren Ereignissen bei, etwa psychische Probleme oder über einen langen Zeitraum gärende Spannungen sowie Aggressionsgelüste und Eifersucht. Doch wenn Forscher weit genug in die Vorgeschichte eines Verbrechens zurückblicken, untersuchen, was sich im Vorfeld eines Gewaltaktes abgespielt hat und wann es zu entscheidenden Auslösern gekommen ist, stoßen sie fast immer auf eine oder mehrere Situationen, bei denen sich der spätere Täter von anderen zurückgestoßen fühlte, also gekränkt. Der amerikanische Wissenschaftler David Luckenbill hat 70 Morde analysiert, die sich in einem Zeitraum von 10 Jahren in einem kalifornischen Landkreis von 350.000 Einwohnern ereignet haben. Luckenbill entdeckte, das Verhängnis nahm ausnahmslos seinen Anfang mit der Überzeugung der Mörder, sie seien zuvor beleidigt worden. Etwa dadurch, dass die Lebensgefährtin mit fremden Männern flirtete oder dass sich andere über den späteren Täter lustig machten oder dass ihn ein Bekannter Schmarotzer nannte. In einem Fall reichte es schon aus, dass das spätere Opfer das Auto des anderen abfällig als Schrottkarre bezeichnet hatte. Kränkungen sind unvermeidlich, denn Forscher fassen unter dem Schlagwort ein großes Spektrum von Verhaltensweisen zusammen, die dazu führen, dass sich Menschen in ihrer Selbstachtung verwundet fühlen. Das reicht von gedankenlosen Ausrutschern, wenn wir vergessen, einen Kollegen beim Umtrunk einzuladen, über versehentliche Taktlosigkeiten, wenn wir ironisch ein in unseren Augen hässliches Geschenk herabsetzen und unverhältnismäßig harsch formulierte Kritik bis zu ganz bewusst vorgenommenen Akten der Erniedrigung, etwa wenn Schüler einen Klassenkameraden ausgrenzen und verspotten. Oder wenn Eltern eines ihrer Kinder bewusst bevorzugen, wenn ein Geschäftspartner den anderen beim Meeting absichtlich lange warten lässt. Große und kleine Demütigungen sind derart verbreitet, dass kaum ein Mensch auch nur einen einzigen Tag verlebt, ohne sich irgendwann gekränkt zu fühlen oder einen anderen zu kränken. Zwar bleiben viele Kränkungen anscheinend ohne jede Konsequenz. Der Getroffene verwindet den Affront, relativiert die Demütigung oder vergisst die Kränkung schnell wieder. Doch zuweilen endet das Ganze katastrophal. Viele Regionen, die sonst in körperliche Schmerzverarbeitung involviert sind, werden auch aktiviert bei Kränkungen. Das heißt, verletzt also Körperregionen. Uns, ja, Körperregionen. Ah, ja, ja. Das heißt, versetzt uns jemand bei einer Verabredung oder hören wir zufällig mit, wie Bekannte abfällig über uns reden, fühlt sich das neurologisch betrachtet so ähnlich an, als würden wir in eine Glasscherbe treten, und zwar barfuß. Für unsere Ahnen war es überlebenswichtig, dass sie einer Gruppe angehören. War ein Mensch in der Wildnis allein auf sich gestellt, Raubtieren und Wetterunbilden ausgesetzt, dann kam das einem Todesurteil gleich. Daher scheint der Mensch ein emotionales Alarmsystem entwickelt zu haben, das hochsensibel auf jedes Anzeichen der Ablehnung reagiert. Wir merken auf, wenn die Nachbarin beim Vorüberfahren plötzlich nicht mehr zurückwinkt. Vielleicht hat sie uns einfach nicht gesehen, aber womöglich ist der unterlassene Gruß auch ein erstes Warnzeichen dafür, dass sich im gesellschaftlichen Umfeld Unmut gegen uns bildet. Und doch, niemand ist gegen die Macht der Kränkung vollkommen gefeit. Vergisst etwa ein Freund, wiederholt den Geburtstag, kommt niemand zu meiner Party, lobt der Chef immer nur den Kollegen und nie einen selbst oder knurrt der Hund des Bruders bei jedem Besuch, obwohl er das bei sonst niemandem tut, werden viele an sich zu zweifeln beginnen. Ihr Selbstvertrauen sinkt, sie werden unsicher, so greifen Kränkungen das Bild an, das wir uns von uns selber gemacht haben. Sie erschüttern den Kern unserer Persönlichkeit. Darum, wie Experten sagen, ist kaum jemand der zermürbenden Kraft der Kränkung gewachsen. Manche Menschen verinnerlichen eine solche Kränkung derart, dass sie dauerhaft verbittern. Die Symptome ähneln einer Depression oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Betroffene schlafen schlecht, haben keinen Appetit mehr, verlassen kaum ihre Wohnung oder ihr Haus, verlieren an die Lebensfreude und werden schwermütig. Häufig entwickeln sie sogar körperliche Beschwerden wie etwa Schmerzen. Mitunter kommt es vor, dass eine Kränkung regelrecht gärt in der Psyche des Betroffenen wie eine fiebrige Infektion, bis sie schließlich, manchmal Jahre später, die destruktive Energie der Demütigung entlädt. Doch bieten Kränkungen den Betroffenen auch immer eine Chance. Das sehen wir ja hier. Ja, genau. Ja? Sonst hätte ich hätte jetzt mich widersprochen. Ja. Ja. Mhm. Doch bieten Kränkungen den Betroffenen auch immer wieder eine Chance, wie Psychologen festgestellt haben. Die psychischen Energien, die sie freisetzen können, können genutzt werden, um Positives zu bewirken. Und nicht zuletzt können sie auch den Umgang mit zukünftigen Schmähungen verbessern. Im Idealfall erreichen Menschen die Gaben, ihren Demütigern zu verzeihen. Dies ist ein schwieriger Prozess, der eine besondere Form der psychischen Reife erfordert, Mut verlangt und Verzicht. Doch er lohnt sich, denn solange ein Mensch unversöhnlich ist, bleibt er gleichsam in sich gefangen und gibt letztlich seinem Peiniger Recht und Macht über ihn, Bedeutung und Einfluss. Erst durch die Vergebung, erst durch Verzeihen können wir Kränkungen endgültig auflösen und innere Freiheit gewinnen. Das Verzeihen tut er ihnen nicht, er lädt sie nie wieder ein. Ja. Aber er sucht sich neue Freunde. Er macht sich einen produktiven Tag. Ja. Und es wird ja vorher auch gesagt, dass er einen Stier geschlachtet hat. Und das, also das Essen ist eigentlich fertig. Ja? Ja. Und er macht dann eine ganz produktive Lösung. Genau. Ja. Er lädt halt andere Leute ein. Ja. Die erstmal nicht so toll daherkommen. Ja. Aber vielleicht dann eben unterm Strich doch die Netteren sind. Ja. Kann ja auch sein, weiß man ja. Es wurde ein wunderbares Fest. Und es wurde ein wunderbarer Abend. Es wurde ein wunderbarer Abend, ja. Kennst du denn das, dass du gekränkt bist? Ich kenne das gut. Ich kenne das auch, jeder kennt das. Ja. Jeder ist gekränkt von allen möglichen Sachen. Ja. Aber ich denke mir dann ganz oft auch, ich vergesse es dann, ehrlich gesagt. Ich auch. Die meisten Kränkungen vergesse ich. Manchmal denke ich mir, sag mal, auf den war ich doch sauer, aber ich weiß nicht mehr warum. Ja, genau. Das passiert mir relativ oft. Ja. Weil wieder was anderes ist und es passiert so viel in meinem Leben, ich habe gar keine Zeit, mich auf die Kränkungen zu konzentrieren. Ja, das ist gut so. Ja, genau. Ich kränke bestimmt auch häufig Leute, weil ich sehr direkt bin. Ja. Und mich auch über andere manchmal lustig mache. Ja. Und kann schon sein, dass ich da den einen oder anderen gekränkt habe, der mir geht das nachträgt. Also es ist ja das, was einem da so wehtut, ist ja, dass es irgendwie einem an die Ehre geht. Und es werden ja ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Punkten getroffen. Also es ist ja nicht jeder in jedem gleichen Punkt getroffen. Sein Ehrkodex ist ja immer woanders. Ja? Mhm. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel, wir haben ja so viele Übergriffe von jungen Flüchtlingen zum Beispiel, die wir auch in den Nachrichten immer wieder hören. Und da, glaube ich, ist ganz viel, hängt damit zusammen, dass das Männer sind aus männerdominierten Gesellschaften, die kommen zu uns. Und sind jetzt gekränkt. Und sind dauergekränkt. Dauergekränkt. Die haben auch, ich bin ja auch in Gerichtsprozessen gewesen, häufig mit Einwanderer, wo die Einwanderer auf der Anklagebank saßen. Ja. Und wenn du das dir anhörst, wie die auf jeden Blick reagieren, also die sitzen da mit einem hochsensibel, mit einem hochverästelten Wahrnehmungsantennensystem, die empfänglich sind für jede Form der Missachtung. Sie erwarten ständig die Kränkung. Ja, sie erwarten ständig und sie sehen überall die Kränkung, wo auch gar keine ist. Ja. Natürlich gibt es auch jede Menge Kränkungen, aber die verwinden sie da nicht. Sie haben keine Waschmaschine, keine innere, die das einfach ausspült, sondern sie sammeln das an. Und dann gibt es dann diese Messerstecherei. Das ist dieser Männlichkeitswahn, der sammelt das an. Ja. Das ist steckt in diesem Patriarchat drin. Genau, und die sind die Könige, die werden als Söhne auf die Welt geboren. Ja, und werden sind gepempert sind den die ganzen Könige Tag. Und sind was Mutti auch immer. Mutti lurcht um sie rum. Ja. Und dann werden, dann sind sie so stark gekränkt. Ja, und dann kommen sie hierher und hier sind Frauen. Frauen haben einen anderen Status und freuen sich nicht, wenn ein Mann sie anpatscht oder so. Also die finden es nicht so toll. Ja. Oder sie anmacht oder irgendwie sonst was. Ja. Und dann gibt es eben Konflikte. Mhm. Genau, und das sammeln sie an und dann werden sie manchmal gewalttätig. Ja? Mhm. Oder sie werden psychotisch, muss man ja auch sagen. Ja, aber das liegt an anderen Sachen. Das ist ein anderer Das liegt dann Punkt. Häufig an den Kriegserlebnissen, Traumata. Die sie haben. Ja, ja. Ja, tolle Na Geschichte. Na gut, ich habe auch noch eine gut, andere dass, Geschichte dabei. Ja, finde ich aber gut, dass du dieses Thema aufgemacht hast, weil das ist, glaube ich, für jeden Menschen ein ganz zentrales Thema. Wann bin ich beleidigt oder woher kommt eigentlich das Wort beleidigt oder gekränkt? Leid, da steckt das Wort Leid. Und das bei anderen steckt krank. Du hast doch die Geschichte mit der Glasscherbe erzählt. Ja, ja offensichtlich. Man ist krank. Ja, ist man. Man wird krank gemacht. Mhm. Ich glaube, dass man eine Kränkung auch dadurch aufheben kann, dass man eben ein gesundes soziales Umfeld hat. Ja. Also wenn man Freunde hat und wenn es einem gut geht und so, mein Gott, dann kränkt einen halt einer mal, da kann ich dann am Arsch man's. Lecken. Aber wenn du eben niemanden hast oder wenige Leute hast und es kränkt dich jemand, auf den es dir ankommt, ja, also es verlässt dich zum Beispiel jemand, von dem du dir sicher warst, der wird immer an meiner Seite sein. Das ist natürlich eine maximale Kränkung. Das ist eine maximale Kränkung. Es ist auch eine Kränkung, wenn du ein gesundes Leben führst und plötzlich krank wirst. Krank wirst. Es ist eine echte Kränkung. Ich hatte mal eine Operation, die aufgrund eines Fehlers des Arztes passiert ist und da bin ich fast dran gestorben. Und ich habe dann an dieser Stelle habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich gekränkt bin. Schon noch im Krankenhaus habe ich darüber von nachgedacht. Von wem? Von diesem Arzt? Nein, dass ich in meinem Lebensgefühl gekränkt bin. Ich bin stark und wie auch immer, und es kann mir nichts passieren, sowas von gekränkt bin, dass mir sowas passiert. Fand ich ganz merkwürdig. Ich habe aber das Wort Kränkung, das sonst nicht zu meiner ganz großen Wortfamilie und von mir oft benutzt wird, an der Stelle ist es mir eingefallen. Mhm, witzig. Also an du bist nicht an nur anderer krank. Stelle. Du bist nicht nur jetzt krank und, und was auch immer und leidest, sondern du empfindest es psychisch als eine Kränkung, ja, aber das liegt dass ja auch dir daran, das passiert. Ja, es liegt auch daran, dass wenn man eine schwerere Erkrankung hat und eine chronische Erkrankung womöglich, dass einen das dann tatsächlich in seiner Lebensführung massiv beeinträchtigt. Ja. Das geht ja nicht mehr weg. Ja. Sondern du kannst dann nicht mehr richtig verreisen, weil du dann irgendwie, du musst dich ständig im Schatten eines Krankenhauses aufhalten. Ja. Und du bist psychisch gekränkt, weil du nicht verstehst, warum das Leben so mit dir umgeht. Mhm. Ja. Tja, aber durch diese Kränkung muss ja wohl jeder. Durch irgendwann weil am Schluss mal. Ist eben Sense. Die ultimative Kränkung. Die ultimative Kränkung. Aber die erlebst du dann nicht mehr mit. Tod ist die ultimative Kränkung. Ja. Apropos, ich habe noch jetzt was anderes. Das hat nichts mit Kränkung zu tun, sondern mit dem Westfalenblatt aus Bielefeld, wo es einen wunderbaren Artikel gab. Und zwar am 1. Oktober 2023. Und da heißt es, mit Krabben und Kronleuchtern, ein IT-Unternehmer lädt Bedürftige aus Bielefeld zum Essen ein. Die Schlange vor dem Gemeindehaus ist lang. Manche der Menschen haben Krücken, andere sitzen im Rollstuhl. Heißt die Überschriften, da sieht man sie dann auch, wie sie hier jetzt reinhauen. Sehr schöner Raum, großer schöner Raum mit Und sind alle gekommen. Ja, hör zu. Da steht, sitzt eine Frau, die löffelt hier gemütlich. Kathi 65 lässt es sich schmecken, so ein gutes Essen hat sie selten. Mit ihr speisten mehr als 150 Menschen im Gemeindehaus der Marienkirche. Und jetzt geht's los. Unter ihnen auch Eddie 64. Er trägt eine schwarze Schirmmütze und ein Bart. Wir sind hier alle in derselben Liga, sagt er. Damit meint er jene, die regelmäßig zur Suppenküche gehen, sich Lebensmitteltüten abholen und teilweise obdachlos sind. All diese Menschen hat der IT-Unternehmer Thorsten Hoyas an diesem Nachmittag ins Gemeindehaus der Marienkirche in Bielefeld eingeladen. Unter Kronleuchtern warten festlich gedeckte Tische und ein Drei-Gänge-Menü auf sie. Hoyas war als junger Mann selbst einmal kurz obdachlos. Ich habe damals erlebt, wie schnell es gehen kann. Heute möchte er daher etwas zurückgeben. Dann sieht man ein Foto mit einer endlos langen Schlange. Eine lange Schlange der Menschen kam zum Festessen. Im Eingang werden die mehr als 150 Besucher mit Orangensaft und Kirschbananensaft empfangen. Auf der Karte stehen ein Vorspeisensalat mit Eismeerkrabben. Für die Hauptspeise dürfen sie zwischen Rahmgulasch mit Blaukraut und Knödeln, Hähnchenbrust mit Aprikosen-Currysoße und Kürbisgnocchi mit Rahmspinat wählen. Zum Nachtisch gibt es Zwetschgenquarkcreme mit Walnüssen und weißer Schokolade. Da kriegt man gleich Hunger. Ich habe auch gleich Appetit. Die Besucherin Kathi, 65, die oben im Bild ist, möchte sich den Oberpfälzer Rahmgulasch bestellen. Sie kommt schon seit vielen Jahren zu den Essen, an diesem Tag allerdings ohne ihren Bekannten Dietmar. Er ist vor kurzem gestorben, er lag 4 Wochen tot in seiner Wohnung. Ich vermisse ihn sehr. Das Festessen erinnere sie an ihn. Für arme Leute wie sie sei die Veranstaltung ein Highlight im Jahr. Auch in der Bahnhofsmission werde an Weihnachten gemeinsam gespeist, aber ein vergleichbares Essen unter dem Jahr gebe es in Bielefeld sonst nicht. Vor allem mit Bedienung. Man fühlt sich wie im Restaurant. Die Kellner sind allesamt Ehrenamtliche, darunter auch der Unternehmer Hoyas selber. Der Andrang ist größer als gedacht. Wir haben heute für 139 Personen eingedeckt, sagt der Pfarrer Matthias Blomeyer. Aber auch für die übrigen finden wir einen Platz. Mehr Zulauf gibt es auch bei den Lebensmittelstellen. Die Leute merken die Inflation, die gestiegenen Preise, auch die Größe der Lebensmitteltüten habe man verkleinern müssen. In der Küche rotieren die Helfer um die Vorspeisenteller. Helferin Luzi ist für die Paprika, Helfer Julius für die Gurken zuständig. Die Zutaten sind alle frisch und eigens eingekauft. Das sagt der Koch Thorsten Richter. Auch Martin Zavieratsch, Leiter der Bahnhofsmission, hilft mit. Es ist überhaupt kein Problem, hierfür Ehrenamtliche zu finden, berichtet er. Im Saal wird später noch die Sängerin Emily auftreten mit Liedern zum Mitsingen. Und die Besucherin Kathi erinnert sich, letztes Jahr haben wir sogar getanzt. Mhm. Das ist doch auch sowas. Ja, aber auch diese Gleichnisse, da kannst du wieder die Mehrdimensionalität von diesen Gleichnissen sehen. Weil das natürlich Muster sind. Mhm. Dieses Gleichnis ist ein Muster für sowas wie Suppenküche oder so. Wir laden die Armen und Obdachlosen und Blinden und Lahmen, wir laden sie ein. Natürlich geht es auf der allegorischen Ebene um Juden und Christen, aber dann haben die noch eben so viele Dimensionen, wo es halt einfach darum geht, ein neues soziales Leben zu gestalten. Ja. Hier ist natürlich einmal im Jahr. Also ja, aber die Suppenküche, die sind ja jede Woche. Ja, also jede Woche. All diese sozialen Armenspeisungen, hat man in den Klöstern früher gesagt, die funktionieren nach dem Muster dieses Gastmahls. Ich habe noch was, wenn es dich interessiert. Das heißt Gänsekeule und Rotkohl für Berlins Obdachlose. Ja. Am 24.12.23 ist der Artikel in der Welt erschienen. Ja. Und da ist der Sohn von Frank Zander. Kennst du Frank Zander? Ja, ja, das ist Sänger. Ja. Ich bin der Ururenkel von Frankenstein. Ja, ja, das Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Kennst du es? Ja, natürlich kenne ich es. Und der Sohn von dem. Und der Sohn, der erste hat das der Zander selber gemacht, das ist sein Sohn. Und die machen einmal im Jahr, machen die Weihnachtsessen für die Obdachlosen. Und da bedienen alle möglichen Leute mit. Zum Beispiel der regierende Bürgermeister, Herr Wegner, hat mitgemacht. Oder hier sieht man im Foto Gysi, Gregor Gysi, beim Bedienen von Obdachlosen. Also die machen auch sowas Ähnliches. Das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen, weil das die ganz ähnliche Artikel ist. Aber es ist lustig zu sehen, dass die eben auch sowas machen. Also und die, dann sagt am Schluss der Wegner, das fand ich dann wieder ein bisschen schräge, das Thema Obdachlosigkeit. Hier, der regierende Bürgermeister war unter anderem neben dem linken Politiker Gregor Gysi, der Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und dem Kultursenator Joe Giallo nicht nur als Kellner unterwegs. Das Thema Obdachlosigkeit berühre Wegner. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir mehr Unterkünfte bekommen, dass wir die Menschen von der Straße bekommen. Ich meine, was soll das denn das sein? Das ist sein Job. Ja, das ist ja sein Job. Und in sein Job in Berlin seit Jahrzehnten. Ja, dass wir mehr Sozialarbeit anbieten, sagt der CDU-Politiker. Obdachlose Menschen benötigen nicht nur eine Wohnung. Es gehe auch um den Rückkehr in ein normales Leben und so weiter. Das ist Sie brauchen vor allem jetzt erstmal eine Wohnung im Winter. Ja, alle zuerst mal eine Wohnung. Ja, und dann hilft es auch nicht, wenn er sich da eine Schürze umbindet. Ja. Also es sind halt nette Artikel. Ja, aber du musst dir vorstellen, passiert es in Mumbai? Ja. Passieren solche, bestimmt dass auch. Der Bürgermeister und das weiß ich der nicht. Milliardär oder wie auch immer dann sowas macht. Es das geht, weiß ich nicht. Es geht um die Muster des Zusammenlebens. Ja. Das ist unseres und das gehört dann an Weihnachten. Das ist dann noch ein besonderes, auch wenn die Leute keine Kirchgänger sind oder sowas, nochmal ein bestimmtes christliches Ausrufezeichen. Ja. Weil man sagt, wir wollen uns erinnern an die Muster, die dieses Christentum mal gelegt hat. Und dazu sind natürlich diese Geschichten herrlich. Ja, herrlich. Also ob das jetzt alles aufs Christentum zurückzuführen das ist, sicher. Wie du es natürlich siehst, das kann schon sein. Aber es kann auch sein, dass es ganz woanders herkommt. Und dass ich weiß es nicht, wie im Buddhismus mit Armen umgegangen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ein Spezialistentum der Christen sein soll. Es gibt keine buddhistische Sozialethik. Also zumindest in den großen Gesprächen zwischen den Religionen beklagen buddhistische Philosophen immer wieder, dass das etwas ist, was sie im Grunde genommen erst aufbauen müssen. Mhm. Und die Sozialethik eine Stärke des Christentums ist. Es gibt andere Schwächen des Christentums, da sind wir natürlich vollkommen einer Meinung. Aber der Lukas mit seinen Gleichnissen, der ist auf jeden Fall ein großer Sozialphilosoph und hat, glaube ich, eine gerade in der Frage, in Gerechtigkeitsfragen, eine wahnsinnige Wirkung entfaltet. Gut, wir haben ja heute die Mission schon angesprochen. Ja. Auf die wird es in der nächsten Folge und unserem letzten Beitrag dann zu Gleichnissen gehen. Ja. Und welches Bild sich Jesus da einfallen lässt, das hören wir dann. Ich hoffe, alle sind wieder dabei und auch du, liebe Johanna. Ja, wenn du mich einlädst. Tschüss. Bis bald. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.